Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 34. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Gott segne dieses Wort. Heute und morgen. In diesem Bibeltext hier aus dem Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel lernen wir mehr über, was uns Jesus Christus lehrt über heute und morgen. Und Christus macht uns ganz klar, dass es eben wichtig ist, dass wir uns keine Sorgen machen über was nun die Zukunft bringt. Das heißt nun nicht, dass wir nicht vorausplanen können, dass wir dass wir in die Zukunft schauen im Sinne von, dass wir unsere Rechnung bezahlen und wie auch immer so praktische Dinge. Darum kommt es Jesus Christus nicht an. Es kommt ihm darauf an zu verstehen, dass wenn wir all das tun, dass wir uns keine Sorgen machen sollen über was morgen nun bringt. Und darauf kommt es an. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und der Zusammenhang hier ist, Christus lehrt uns von Geld und Besitz und geht einfach mal rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 19 bis 34. Kapitel 6, Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 19 bis 34. Und schaut mal, was unser Jesus da zu sagen hat, was nun Geld und Besitz anbelangt. Ja? Und er macht uns Mut und hilft uns zu verstehen, dass wir uns nicht, dass wir nicht unsere Herzen fixieren auf Dinge, Sachen, Leute, Beziehungen, Macht, Streben nach Macht und Geld. Gott weiß, was unsere Bedürfnisse sind. Ja? Und dass das eben keine Idole werden, all diese Dinge, die ich eben gesagt habe. Ja? Jesus, liest es mal nach, was Jesus da sagt. Und leider ist es so, dass manche Menschen immer nach Geld, Besitz und Macht streben, aber letztendlich, dass das alles, das ist ein Streben, ein Rennen nach dem Wind. Also das führt also zu nichts. Es führt letztendlich eben auf Abwege, ja. Und darauf kommt es Jesus an, zu verstehen, dass unsere Herzen, dass wir uns fernhalten sollen von Sorgen, was nun morgen bringt, der morgige Tag und überhaupt, was die Zukunft anbelangt, denn eben die Sorgen und die Schwierigkeiten, wie er sagt, ja, er sagt, die Sorgen von heute sind für heute genug, also tagtäglich, ja. Und das heißt nun nicht, dass er sagt, dass wir uns sorgen sollen, aber er weiß, Jesus weiß, dass wir eben Sorgen haben und das reicht aus, wenn das tagtäglich ist, dass da Belastungen sind und Schwierigkeiten. Worauf es Jesus ankommt, ist, dass unsere Herzen ihm zugewandt sind, nämlich Jesus zugewandt sind und nicht auf Dinge und Sachen und Geld und Macht und Beziehungen fixiert sind, dass das dann Idole werden und dass das dann uns von unserer Beziehung zu Jesus Christus abwendet. Ja, darauf kommt es Jesus an. Und das ist eben ja wirklich sehr gut dargestellt hier im Matthäus-Evangelium. Und ja, geht mal rein, lest mal die ganze Bergpredigt durch, Kapitel Matthäus, Kapitel 5 und Kapitel 6. Da sind viele praktische Hinweise da. Und die Einladung ist da eben, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus wachsen. Und er uns hilft tagtäglich aufs Neue, denn er weiß, was wir brauchen, was wir zum Leben brauchen. Und er hilft uns dann damit auch. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, dass du uns hilfst, nicht auf uns Sorgen zu machen, was nun der morgige Tag bringt oder die Zukunft bringt, sondern dass wir uns tagtäglich auf dich verlassen und unsere Herzen dir zugewandt sind tagtäglich und dass wir uns fernhalten von Idolen, ja, Geld, Macht, Sachen, Dinge, Beziehungen, Objekte, was auch immer das ist. Auch die Vergangenheit, ja, auch von der Vergangenheit loslassen, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, damit wir im Hier und Jetzt tagtäglich leben können und auch anderen Menschen von der guten Nachricht, die gutere Nachricht mitteilen können, dass du gekommen bist als Gott im Fleische, unser Jesus Christus, am Kreuz für uns gestorben bist, für unsere Sünden. Und dass wir alle dann wieder auferstanden bist und uns den Heiligen in den Himmel gefahren bist, den Heiligen Geist geschickt hast. Und dass wir als reue Sünder zu dir kommen können, alle Menschen. Dass wir uns abwenden von der Sünde und du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Die gute Nachricht, das ist die gute Nachricht. Und wir danken dir für dein Wort. Und das macht uns Mut. Tagtäglich aufs Neue. Beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.